Einheit 2. A. Übung 2a. Haben Sie eine Ausbildung gemacht? Ja. In meinem Heimatland habe ich den Beruf Krankenpfleger gelernt. Was machen Sie momentan beruflich? Im Moment bin ich Pizzafahrer. In welchem Beruf haben Sie in Ihrem Heimatland gearbeitet? Ich habe als Krankenpfleger gearbeitet. Welche beruflichen Pläne haben Sie? Ich will wieder in meinem alten Beruf arbeiten. Aber ich habe noch keine Anerkennung für meine Ausbildung.